Leuchte Flamme von Stamme zu Stamme, leuchte, entfache ein Licht. Zieh deine Kreise in alter Weise, dass alles Böse zerbricht. Schweiß unsere Herzen im lodernden Scheine, gib uns die Kraft und ein Licht. Flamme steige von der Ostsee zum Rheine, dass unser Mut nie gebricht. Flamme steige von der Ostsee zum Rheine, dass unser Mut nie gebricht. Leuchte Flamme von Stamme zu Stamme, es täglich gedeiht unser Werk. Für diese Jugend mit all ihrer Tugend hin zu dem, was bestärkt. Aus Not und Verderben gibt einen Erben, Fahrt und doch Ziel vor den Preis. Rück ins Gedächtnis, fest das Vermächtnis, was deutsch zu sein eigentlich heißt. Rück ins Gedächtnis, fest das Vermächtnis, was deutsch zu sein eigentlich heißt. Leuchte Flamme von Stamme zu Stamme, gib dein Bestreben weit kund. Treu unseren Ahnen hissen wir Fahnen, still in geschlossener Rund. Wird auch tyrannisch mit heisernen Kräften auf uns nur Lasten gelegt. Wird uns dein Licht ewig doch retten, ewig das Erbe besteht. Wird uns dein Licht ewig doch retten, ewig das Erbe besteht.